Im November 2014 ist die Italienerin Clizia Arvizinho nach Baden-Baden gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. In Italien habe ich als Hebamme keine Arbeit gefunden. Ganz anders in Deutschland. Dorthin habe ich 2, 3 Bewerbungen geschrieben und immer ein Angebot bekommen. Das Beste aus Baden-Baden. Also habe ich mir Fotos von dem Ort angesehen. Eine schöne Stadt mit viel Natur. Sehr wichtig war für mich auch, in der Nähe gibt es einen Flughafen. So kann ich schnell zu meiner Familie nach Sizilien fliegen, wenn ich Heimweh habe. Trotzdem war der Anfang nicht so einfach. Ich hatte nur A1 Sprachkenntnisse. Zum Glück kommen aber viele medizinische Wörter aus dem Lateinischen. Wenn ich im Krankenhaus zum Beispiel Uterus sage, versteht das jeder. Ich habe aber auch viel an meinem Deutsch gearbeitet. Nach der Arbeit bin ich immer zu meinem Kurs gegangen. Den hat das Krankenhaus finanziert. Manche denken, Kinder kriegen ist überall gleich. Oh nein, das stimmt nicht. Eine Geburt ist eine große Stresssituation für die Frau. Da ist gute Kommunikation wichtig. In Italien duze ich die Frauen. Aber in Deutschland sagt man sie. So ist es schwerer, eine Beziehung herzustellen. Noch ein Unterschied. In Italien ist der Kreissaal so steril wie ein Operationssaal. Dort muss ich eine Haube und einen Mundschutz tragen. In Deutschland sind Geburten nicht steril. Das war eine große Überraschung. Bei Operationen darf ich in Italien assistieren. In Deutschland gibt jemand anderes dem Arzt das Skalpell. Das liegt auch an der anderen Ausbildung. In Italien gibt es für den Hebammenberuf einen Studiengang. In Deutschland lernen die meisten an einer Hebammenschule. Auch die Krankenkassensysteme der beiden Länder sind unterschiedlich. In Deutschland gibt es gesetzliche und private Krankenkassen. In Italien einen staatlichen Gesundheitsdienst. Ein weiterer Unterschied ist, viele deutsche Mütter sind nicht verheiratet. Süditaliener leben länger bei ihren Eltern. Erst kurz vor der Hochzeit ziehen Paare zusammen und erst dann kommen die Kinder. Die deutschen Männer sind auch moderner. Sie sind zwar weniger romantisch, aber dafür sind sie keine Machos. Aus ihrer Erfahrung hat Clizia Arvizinho noch einen Tipp. Die Lichtenthaler Allee ist ein breiter Weg, der durch Baden-Baden geht. Dort kann man zu jeder Jahreszeit schön spazieren gehen. Auf beiden Seiten des Wegs sind exotische und einheimische Bäume zu sehen und reich dekorierte Häuser, wie das Theater oder das luxuriöse Brenners Parkhotel.